100 Jahre sind lange vorbei, doch im Boden von Neuss halt noch immer ein Schrei. Damals im Krieg vor der Stadtmauer pracht, verlor er den Kopf in der blutigsten Schlacht. Er wollte fliehen, vom Hochmut getrieben, ist kopflos im Schlamm vor den Toren geblieben. Doch wer glaubt, dass die Erde ihn hält und begräbt? Der Irrt! Denn sein Geist hat die Zeit überlebt. Der Wald zieht durch Gnadental, schweigenden Forst, wo die Eule nur schaut aus dem einsamen Horst. Er galoppiert über Asphalt und Stein, im Mondlicht da glänzt sein Harnisch so rein. Bist du ein Mensch, der das Gute bewahrt, bleibt dir sein Schwert und sein Zorn erspart. Er zieht an dir fort wie ein kalter Hauch, verschwindet im Schatten, im Wind und im Rauch. 100 Jahre war Stille, kein Hufschlag, kein Wort, doch nun flüstert das man wieder an jedem Ohr. Er ist zurück, hört ihr das ferne Wiehern im Wind? Schwach oder bloß ein Phantom. Sein Mantel ist finster wie die Schatten am Münster. Letzte Woche im Nebel beim Klassenausflug sah man ein Ross, das den Harnischträger trug. Die Kinder erstarrten, das Blut wurde kalt. Eine riesige Gestalt, so finster und alt. Er hob seine Hand wie zum Gruß, wie zum Schutz. Dann ritt er durchs Unterholz, Eisel und Schmutz. Doch wehe dem Bösen, dem Dieb in der Nacht, den der Schwache und ängstlich macht. Sein Schwert ist wie Blitze, sein Ross ist wie Sturm. Er ist der Wächter vom Obertor. Der Reiter ist wach, der Reiter ist hier. Kein Kopf auf den Schultern, kein Blick im Visier. Vom Obertor bis zum Silbernen Rhein wird er der Wächter der Dunkelheit sein. Wer Unschuld bedroht, wer Kindern das tut, der spürt seinen Stahl, der spürt seine Wut. Hört ihr die Hufe? Er stampft durch die Nacht. Der kopflose Reiter hält über uns wach. Hörst du es? Dort im Wald von Gnadental. Ein Wiehern, ein Klurren.